Ja, früher als ich klein war, hatte man es einfacher. Oder man sagt, kleine Kinder kleine Sorgen, große Kinder große Sorgen. Der Eigensinn, das sind die erwachten eigenen Interessen von jungen Leuten, die ihre Wege gehen und an denen die Eltern in der Regel keinen Gefallen finden. Die gehen in die Disco, die greifen zu Alkohol und Drogen, die stellen fremden Mädchen nach oder fremden Buben. Ja, das ist das Spektrum von Interessen, das junge Leute so haben. Da muss man sich als Erzieher mal ein Bild machen, möglichst ein korrektes, damit man es mal beurteilt. Neulich erfahre ich zum Beispiel in der Zeitung, Jugendliche zwischen 14 und 18 rauchen nun zu 15% weniger als früher. Aber 30% dieses Jahres sind regelmäßig beim Komasaufen anzutreffen. So heißt das, wenn man das unbekannt, dass es das gibt. Da treten Leute an, die lassen sich oft auch noch mit einem Trichter Mengen von Alkohol einflößen und konkurrieren darum, wer am längsten durchhält und auf den Beinen bleibt. So was gibt es, Delirium als Auszeichnung. Eigentlich muss man sagen, das ist ein Kind, das hat die wichtige Maßregel der Erziehung begriffen. Es kommt darauf an, sich auszuzeichnen, ein toller Mensch zu sein, der sich von anderen nichts vormacht, sondern anderen was vormacht. Diese Maßstab haben diese Typen begriffen. Ihr einziger Fehler besteht nur darin, dass sie ihn auf einem Feld zur Geltung bringen, das nicht zur wirklichen seriösen Konkurrenz gehört. Würde der in der Schule auftreten oder am Arbeitsplatz und seine ganzen Mitbewerber überwunden, er wäre der tollste Geier am ganzen Platz. Nun macht das aber mit Wortkeit. Also müsste man den Maßstab kritisieren. Der verdient Kritik. Zur Kritik dieses Maßstabs sind Eltern deswegen nicht imstande, weil der ist, den sie selber beherzigen und predigen. Sie müssten quasi wirklich zur Kritik des Kindes schreiben, sich und die ganze Gesellschaft mitkritisieren, die solche Maßstäbe zu ihrem Besitz standen. Das mit den Mädchen und der Schwangerschaft. Um 9 bist du zu Hause. Und dann sagen die Mädels in den Filmen, das ist peinlich, Mama, wieso ist das peinlich? Das geht erst um 10 Uhr los. Diese erzieherische Maßnahme, Mädchen vor der ungewollten Schwangerschaft behüten wollen, sie dann zu drangsalieren und sie auf ein Fest nicht gehen zu lassen, dann blamieren sich die Mädels, meinen sie. Was ist das eigentlich für ein Sachverhalt? Ja, der wirft eigentlich das Ereignis, um das da geredet wird, ein schlechtes Licht nicht auf das Mädchen, sondern auf die Gesellschaft, in der es sich bewegt. Und da meinen wir jetzt nicht die Partygesellschaft, sondern die Gesellschaft im Großen und Ganzen. Denn immerhin, die Furcht der Eltern kommt daher, und das ist als Faktizität gar nicht von der Hand zu weisen, dass eine schöne Nacht das ganze Leben verderben kann. Ein ungewolltes Kind, die Ausbildung im Heimat, ein richtiger Beruf geht nicht mehr, man wird zu Alleinerziehenden, am Ende zum Hartz-IV-Fall. Das aber ist eine Einrichtung in dieser Gesellschaft, die hat nichts von Vernunft an sich. Das ist das biologische Erzeugnis einer Liebesnacht. Demjenigen zur Last gelegt wird, die das Recht auf Erziehung haben, ein Recht, das sie gar nicht ausschließen können, zurückweisen können, ohne dass garantiert wäre, dass sie die Mittel haben. Ja, das ist eine Art von Verknüpfung von Kind und materieller Lebenslage der Eltern. Wie stellt diese Gesellschaft her? Vernünftig ist es nicht. Eigentlich müssten die Eltern ihrer Tochter was über diese Lagen erzählen, in denen das wirklich so ist. Eine einzige schöne Nacht und das Leben ist verdorben. Stattdessen sagen sie ihrer Tochter, um 9 bist du daheim. Ich will sagen, sofort, ich mache den Gedanken zu Ende und dann gehst du dazwischen. Ich will sagen, die Beispiele, die ich da präsentiere, die würden allesamt einen Einwand gegen diese gesellschaftliche Wirklichkeit hergeben. Das Koma tauchen derer, die unbedingt angeben wollen. Das Schicksal eines Mädels, das ungewollt schwanger wird. Das ist einwendig gegen diese Gesellschaft, in der solche Maßstäbe und in der solche Lebenswege Usus sind. So stellen sich Eltern gar nicht dazu, weil sie für dieses System ihre Kinder fit machen wollen. Es zeigt sich, dass in diesem System, das die Eltern für das vernünftigste aller möglichen Systeme halten, lauter Unvernunft unterwegs ist. Schädigendes, das auf die Kinder lauert und wartet. Und das ist der Standpunkt, den die Eltern dazu einnehmen. Nicht dieses System mit solchen schädlichen Quellen und Wirkungen zu kritisieren, sondern das Kind davon auszunehmen, es in Schutz nehmen zu wollen, von den schädlichen Konsequenzen, die in dieser Gesellschaft allgegenwärtig sind. Und das drückt sich in Sprachdenkmälern oder in geflügelten Worten aus, die jeder vielleicht noch aus seiner eigenen Jugendphase kennt, die einem zu den Ohren heraushängen. Eltern sagen ihren Kindern beim Abschied, pass auf dich auf. Das ist sicher lieb gemeint, aber es ist dumm gesagt. Deswegen dumm gesagt, weil es doch keinen einzigen Menschen gibt, der aus der Haustür geht mit dem Vorsatz, heute pass ich mal nicht auf mich auf. Das ist einfach ein Ratschlag, der ist nicht befolgbar. Insofern ist er auch keine praktische Handreichung für mich. Aber er wirft ein Licht auf die Gesellschaft, von der die Eltern sagen, dafür erziehe ich, in der sollst du erfolgreich sein, da sollst du dich bewähren. Und gleichzeitig haben sie das Urteil über denselben Lager. Man ist umstellt von Fallen, von schädlichen Quellen, von denen man sich hüten muss. Pass auf dich auf. Aber jetzt gab es, glaube ich, da einen Beitrag. Anmerkung zu deinem Beispiel mit der Tochter und der ungewollten Schwangerschaft. Ich denke, eine Brisanz zu dem Thema kommt auch daher, dass in den Köpfen der Eltern zum Beispiel nicht herrscht, ja, Schwangerschaft bei einem Kind, das hört sich einfach nicht. Also die Einfachheit einer Abtreibung würde das Horrorszenario etwas mildern, wenn das Bewusstsein herrschen würde, ja, okay, blöd gelaufen, aber in diesem Thema ist das Licht. Auch da wird ja ein wahnsinniger Wahnsinn aufgebaut. Ja, das hat seine moralische Seite, aber es hat auch seine rechtliche Seite. Denn auch, es hat auch seine rechtliche Seite, denn so einfach ist es ja auch wieder nicht mit der Abtreibung. Da hat der Staat Schranken aufgebaut, man braucht Beratungsscheine. Nichts ist einfach, um mal den Bogen zu schließen zu den bisher Erläuterten. Nichts ist einfach eine freie Entscheidung des Mädchens und seiner Interessen, sondern unter nicht höchsten Vorgaben, rechtlichen Vorschriften, darf man nicht bis zur 12. Woche und so fort. Also, das war jetzt ein Hinweis auf den allgemeinen Widerspruch, dass die Eltern, die doch einerseits im Bewusstsein Erzieher beschädigt sind, für den Erfolg in einer vernünftigen Welt anzutreten, gleichzeitig diejenigen sind, die das System als eines von lauter Unvernunft kennen, vor der sie warnen, vor dem sie das Kind schützen wollen. Die Erziehungsmethoden, die kommen deswegen auch gar nicht umhin, dass sie bei Krücken Zuflucht nehmen, weil das sachliche Urteil als Überzeugungsmittel eine ganz prekäre Angelegenheit ist. Also, was nicht in Frage kommen kann, wenn der kleine Sohn ein Koma-Säufer ist, ist, dass man diesen Maßstab kritisiert, dass der sich vor anderen auszeichnen will durch diesen Unfall. Dieser Maßstab, wer was, wer besser als andere, schlag sie, zeichne dich aus, gehört zum Allgemeingut. Dafür wird erzogen. Da müssen Eltern zur Selbstkritik schreiben, wenn sie das an ihrem Kind kritisieren. Sie brauchen also andere Mittel der Überzeugung als das Trittfigurenfall. Eines ist zum Beispiel, das ist sowas wie Einstiegsdroge. Der Vater sagt so, früher war ich genauso. Und der meint dann nicht, mach mal, habe ich auch gemacht, sondern der meint, lass mal. Wozu kommt dann das Argument, habe ich früher auch gemacht? Es ist eine Vertrauenslärmung für eine Autorität, die deswegen das Recht meint zu erwerben, dass der andere auf ein Verbot hört, weil es von dieser Autorität kommt und nicht, weil es gut begründet ist. Wäre es gut begründet, wollte es ja kein Verbot, dann würde es ja nicht mehr ansehen. Vertrauenswerbung für die Autorität. Oder die Mutter sagt zu ihrer Tochter, wir sind deine Eltern, wir meinen es gut mit dir, hör also auf diesen Rat. Auch statt einer vernünftigen Beurteilung der Lage ein merkwürdiges Tauschgeschäft. Man sagt, weil wir dir materielle Vorteile zukommen lassen, wir versorgen dich, wir meinen es gut. Hast du das zu entgelten mit einem Verzicht auf Urteil und Einsicht? Du musst auf ein Verbot hören, auch wenn es dir nicht einleuchtet. Und wenn die Kinder dann immer noch nicht überzeugt sind von so falschen Argumenten, dann kommt sogar die Drohung zum Einsatz. Man sagt, solange du deine Füße noch unter unseren Tisch stellst, gilt dies oder jenes. Sonst gibt es Ausweis und Taschengeld dazu. Es ist einfach eine blanke Erpressung, Drohung mit Sanktionen in einem erzieherischen Verhältnis, in dem die Eltern ja sogar auch noch per Recht und Gesetz Gewalt ausüben. Das ist vielleicht nicht mehr so Usus, weil es in der Neuzeit, zumal in einer moralischen und psychologisch durchgefallenen Welt, moderner zugeht. Da gibt es nicht mehr unbedingt den Rohrstock, sondern Eltern treten an ihr Kind heran und sagen, wir treffen eine Verabredung. Morgen um 9 Uhr hier, ja. Wir treffen eine Verabredung. Sie setzen darauf, dass das Kind, das in diese moderne Form einwilligt, im Fall der Verletzung der Verabredung unter einem schlechten Gewissen leidet. Dann ist die Gewissensnot, auf die spekuliert wird, der Ersatz für die Prügel. Und das, was angepeilt ist mit dem Argument, wir treffen eine Verabredung, ist Verzicht auf Repression gegen die Leistung der Repression. Das ist das Subtile. Es ist also kein Wunder, wenn man bei Kindern den Seufzer hört, der auch merkwürdig klingt auf den ersten Blick, aber durchaus jetzt erschließt, dass sie sagen, sie wollen ganz schnell groß werden. So reden Kinder, die mitbekommen haben in der Erziehung, dass sie den dauernden Zweikampf zwischen Zögling und erzieherischer Autorität nicht die Vernunft des Urteils sehen, ist es richtig, ist es falsch, sondern dass da die Macht der Großen gilt. Und deswegen will man selber möglichst schnell groß werden, auch so eine Autorität sein, deren Wort jetzt gilt, nicht weil es gut und richtig ist, sondern weil sie groß sind, also selber als Autorität geachtet sind. Das waren jetzt drei Kapitel aus der Kinderstube von Kleinen, die nach 5 oder 6 Jahren, nachdem sie durch diese Mühlen durchgegangen sind, jetzt komme ich zu meinem letzten vierten Kapitelchen, die Schule zum ersten Mal betreten. Die Eltern haben so mit Ach und Krach wichtige Voraussetzungen für die Beschulung hergestellt, die Körperfunktion im Griff, die Sprache so weit entwickelt, dass man nach Uhrzeit und Bushaltestelle fragen kann. Man weiß vor allen Dingen die wichtigen Grundsätze des Lebens schon, dass man einer Autorität gehorsam schuldet, dass man Mein und Dein unterscheiden kann. Jetzt kommen die Schulen. Und was tut die Schule? Die Schule bringt nicht einfach mehr vom selben hinzu zur Erziehung. Die Schule ist nicht die Prolongation der elterlichen Erziehung, die das bereits erreichte Wissen und Können erweitert. Schule ist etwas

nicht so automatisch zusammen, wie es zusammengebracht. Du hast jetzt eine Verlängerung gemacht, die ich zumindest nicht angestrebt habe. Wann wie war das? Man müsste überhaupt erst einmal, wenn man mit solchen Komasäufern zu tun hat, das war mein Beispiel, willens und in der Lage sein, zu kritisieren, was sie tun. Das vermisse ich bei den Eltern, die ich hier gesprochen habe. Eine ganz andere Frage ist, ob der junge Mensch sich an diese Kritik hält. Das vermag überhaupt keine Kritik festzulegen. Das ist sein Urteil. Dass er sich bildet oder dem er sich verweigert. Diese Garantie, die gibt es gar nicht. Ja, insofern bin ich nicht ein Mensch, der meint, ich könnte die Determination wahrmachen, die ich der Erziehung davor halte, indem ich als Linker kritisch argumentiere. Nein, das müsst dann schon ihr einsehen oder verwerfen, wie auch immer. Aber es ist der einzige Weg, dass man etwas als falsch und schädlich begründet darlegt, damit der andere überhaupt die Chance hat, davon zu lassen. Verbot jedenfalls, also das, was da angestrebt wird, krankt immer an demselben Widerspruch. Dass statt Einsicht in den Unfug die Gewalt das Argument wird. Und dazu stellen sich große wie kleine Menschen immer gleich. Die beugen sich einer Gewalt, da wo sie ihr unterliegen. Machen also ihren Scheiß weiter, wo nicht. Das ist schon beim Naschen so. Die Mutter sagt, wenn man der Marmeladen nascht, gibt es was auf die Finger. Also ist auch klar, wenn man an den Marmeladentopf geht, wenn sie einkauft. Ich hätte noch kurz eine Frage, und zwar war das kurz vor dem Übergang zu Punkt 4, Schule. Ja. Und du sagtest, okay, jetzt sind die Kleinen entlassen und können in die Schule und können, sag mal, Kultur geben, die beherrschen sie, sind beschulbar. Jetzt sieht man aber doch, dass immer mehr Kinder gar nicht so aus ihren Elternhäusern entlassen werden. Sie haben zum Beispiel nicht gelernt, Respekt zu haben. Ist das eine, also ich verpreise das nicht persönlich selbst unter eine Form der Armut ist gleich, also da zeigt sich Verwahrlosung. Und Verwahrlosung ist eine Erscheinungsform der Armut. Sehr richtig. Ja. Genau so ist das. Vielleicht, wenn ihr euch erinnert an diese Debatte, die so unsäglich in Deutschland über die Unterschiede, die sich immer breiter macht, dann ist darauf verwiesen worden, auf die von der Bundesregierung bezweckten Ergebnisse, dass Arbeitslosengeld gesenkt werden muss, dass der Bezug verkürzt wird, dass man Leute in jeder Arbeit zwingt, in Niedriglohnsektoren, Verarmung auf breiter Front. Ein Heer von Arbeitslosen, das diesen neuen Kautelen unterliegt, mit immer weniger Geld, müssen sie auskommen, waren 42 Euro, das ist sowas wie der Sozialhilfesatz. Diesen Zwang auszuüben, ohne dass die Menschen überhaupt eine Möglichkeit haben, dem Zwang zu entsprechen, weil es die Arbeitsplätze gar nicht gibt, auf die sie gezogen werden sollen, wenn sie das Recht haben. Die machen irgendwann den Übergang, dass sie keinen Grund mehr wissen, wofür sie sich in ihrem Leben, auch in ihrem Familienleben, anstrengen. Weil einfach jeder glaubwürdige Weg, weiterzukommen, für sie verbaut ist. Die hören auf, sich um solche Belange zu kümmern, wie bringe ich meinen Kindern noch das ABC bei, damit sie in der Schule weiterkommen. Das war der große Seufzer von Beck, dass er gesagt hat, ihn schockiert an der Unterschicht am meisten, dass man in ihr nicht mehr den Satz hört, mit dem er groß geworden ist. Nämlich den Satz, ich will, dass es meine Kinder einmal besser haben. Das hat er als Indiz dafür genommen, dass jede Form von Aufstiegswillen, selbst ein solcher, der nur auf die Nachkommen ausgestreckt ist und einen selber ausnimmt, in Verhältnissen nicht mehr gedeiht, wo es keinen materiellen Anhaltspunkt mehr gibt.